Aus Anlass des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Sonnenkundrevolution durch Genossen Kim Jong-il richteten die koreanischen Organisationen in China wie der Generalverband der China-Koreaner und die Gesellschaft der koreanischen Unternehmer in der Stadt Dandong und der Generaldirektor der Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung Gangfeng in Dandong und weitere China-Koreaner an Genossen Kim Jong-un Glückwunschtelegramme. In den Telegrammen wurde hervorgehoben, dank der unermüdlichen Anstrengungen vom Generalissimus Kim Jong-il und seiner aufopferungsvollen Führung der Sonnenkundrevolution mache sich das Heimatland als ein sozialistisches Bollwerk einen Namen und sei ein festes Fundament für den Sieg der sozialistischen Sache geschaffen worden. Die Sache von Songun, die vom Generalismus Kim Il-sung begonnen und von Kim Il-sung und Kim Jong-il siegreich geführt worden sei, werde vom Marschall Kim Jong-un unbeirrt fortgesetzt. Für das ewige Gedeihen des sozialistischen Korea und das Glück aller Generationen Koreas wünschte man dem Marschall Kim Jong-un von ganzem Herzen beste Gesundheit und viel Glück.